Kundgabe 3277. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.10.1944. Hat Jesus Christus alle Menschen erlöst oder sind alle Menschen erlöst? Es lesen die Menschen das Wort, doch den Sinn fassen sie nicht. Und so entstehen irrige Lehren durch irrige Auslegungen von Seiten derer, die mir dienen wollen, so wie sie sich nicht in jeder Frage zuvor mir innigst verbinden und Aufschluss darüber begehren und, so sie diesen bekommen, ohne Widerstand annehmen. Die Menschen halten starr fest an meinem Wort, dass ich die Menschen erlöst habe, durch meinen Kreuzestod von der Sünde. Doch sie dringen nicht in das Wesen des Wortes ein. Sie dringen nicht ein in die Bedeutung des Erlösungswerkes. Also verstehen sie auch nicht, inwiefern der Mensch selbst tätig sein muss, um in die Schar derer zu gehören, die mein Blut von der Sündenschuld erlöst hat. Für alle Menschen bin ich gestorben, so wie sie mein Erlösungswerk annehmen wollen. Ich habe keine Begrenzung gemacht, die Menschen aber setzen Grenzen, wo mein Erlösungswerk nicht anerkannt wird. Und diese schließen sich selbst aus dem Kreise derer aus, für die ich am Kreuz gestorben bin. Und also kann nur denen die Sünde vergeben sein, die sich erlösen lassen durch ihren Glauben an mich und meinen Tod am Kreuze. Während den anderen, die mich und mein Erlösungswerk ablehnen, die Sünde nicht vergeben sind, weil sie sich nicht von meinem Blut reinwaschen lassen und weil sie nicht zu jenen gehören wollen, für die ich gestorben bin. Wieder ist der freie Wille des Menschen entscheidend, und diesen freien Willen achte ich. Würde den Menschen die Sündenschuld vergeben sein, auch ohne den Glauben an mich und mein Liebeswerk, dann würde der Mensch wieder seinen Willen in einen freien Zustand versetzt. Dies aber ist wieder meine Ordnung, denn dann schaltet sowohl meine Gerechtigkeit wie meine Liebe aus. Denn der Mensch nützet dann diesen Zustand weder zum Anschluss an mich, noch bereut er jemals seine Sünde. Mein Wort ist Wahrheit, und niemals ist darin eine Unwahrheit zu finden, dass ich für alle Menschen gestorben bin, dass ich alle Menschen erlöst habe von ihren Sünden. Doch ihr freier Wille muss selbst bestimmen, ob sie sich erlösen lassen wollen, ob sie mein Liebeswerk annehmen wollen, denn den Willen bestimme ich nicht. Darum kann die ganze Menschheit frei sein von Sündenschuld, so wie sie nur an mein Erlösungswerk glaubt. Wie sie aber auch in tiefster Finsternis und im Banner ihrer Sünden ist und bleibt, so sie mich ablehnt, als Erlöser der Menschheit. Und darum wandelt der größte Teil der Menschheit nun in der Sünde. Er ist ohne Vergebung, weil er mich nicht mehr anerkennt und somit mein Erlösungswerk wirkungslos geworden ist für sie. Die Vergebung der Sünde darf daher nicht missverstanden werden. Sie darf nicht bezogen werden auf jene, die mir völlig abseits stehen. Doch nicht ich dränge sie von mir, sondern sie selbst entfernen sich von mir. Sie fliehen mich, der ich mich ihnen antrage und immer wieder um ihre Seelen werbe. Ich stelle ihnen ein Gnadengeschenk zur Verfügung, das sie frei macht von der Sünde und ihrer Schuld. So sie es aber abweisen, bleibt es an ihnen wirkungslos. Ihre Schuld ist ihnen nicht vergeben, denn sie gehören denen an, die gegen mich für meinen Gegner kämpfen und die darum von ihm noch gebunden sind, bis sie sich von mir erlösen lassen. Und es ist darum irrig, mein Erlösungswerk so hinzustellen, als seien alle Menschen Nutznießer dessen. Was wohl ihr freier Wille sich aneignen kann, was aber ebenso dieser Wille sich verscherzen kann, durch Abweisen oder völlige Glaubenslosigkeit. Nur der mein Gnadengeschenk annimmt, der wird auch seiner Sünden ledig. Denn für ihn habe ich die Schuld getragen, für ihn habe ich gelitten und den Kreuzestod auf mich genommen. Ich starb wohl für alle, aber alle nehmen mich nicht an. Ich nahm die Schuld aller auf meine Schultern. Aber nicht alle fühlen sich schuldig und bürden mir darum ihre Last nicht auf. Und also werden sie ihre Schuld auch nicht abtragen können, denn sie ist zu gewaltig, als dass sie allein damit fertig werden, weil sie nun auch noch die Schuld hinzufügen, meine Liebe zurückzuweisen. Wie aber können diese die Vergebung ihrer Sünden erhoffen? Wie können die Menschen glauben, dass sie ohne eigenes Zutun, ohne eigenen Willen aller Schuld ledig werden? Unfassbar groß ist die Gnade für euch Menschen, dass meine Liebe sich für euch geopfert hat, dass mein Blut euch reingewaschen hat von aller Sünde. Ihr aber müsstet diese meine Liebe auch entgegennehmen wollen. Ihr dürfet sie nicht abweisen, ansonsten sie nicht an euch wirksam werden kann, ansonsten ich die Sündenschuld nicht tilgen kann, ansonsten ihr weiter mit euren Sünden behaftet bleibt, bis ihr euren Willen wandelt und mich als den göttlichen Erlöser anerkennt, der am Kreuz für euch gestorben ist, um euch zu erlösen. Amen.